der junge Hain gar nicht mehr glücklich sein und auch nicht zufrieden. Es zog ihn weit in die Welt hinaus, weit in die Welt hinaus, nach Süden, nach Süden. Doch verriet er nun, doch verriet er nur, nur sein eigenes Glück, sein Glück. Denn sein Mädchen, das ließ er zurück. Wer das vergisst, dass es in der Heimat doch am schönsten ist. Wer das vergisst, hat im Leben nie gewusst, was Heimat ist. Vergebens hat er sein Glück versucht und hat das Glück gesucht, das Glück in der Ferne. Die Sehnsucht trieb ihn nach Haus zurück, den weiten Weg zurück, den zeigten die Sterne. Und sein Mädchen stand schon am Heimatkai, am Kai. Und nie wieder fuhr der Hain zur See. Wer das vergisst, dass es in der Heimat doch am schönsten ist. Wer das vergisst, hat im Leben nie gewusst, was Heimat ist.